Die historische revolutionäre Gedenkstätte Ohn wird viel besucht. Allein in diesem Jahr, in dem der 75. Geburtstag von Genossen Kim Jong-il begangen wird, besichtigten über 20.000 Personen, wie Soldaten, Werktätige verschiedener Kreise und Schichten, jugendliche Studenten und Schüler aus mehr als 40 Einheiten, wie der Kim Il-sung-Universität, der Lebensmittelfabrik Hyeongjaesan und den Oberschulen in Stadt Pyongyang, die Gedenkstätte. Während des Studiums an der Kim Il-sung-Universität hat der Genosse Kim Jong-il in diesem Ort an der militärischen Ausbildung teilgenommen.